Tür. Man macht uns Schutz, was wollen wir? Wir immer dumme Fragen stellen. Wo ich wohl war, heute früh um vier. Ich sage, dass ich zu Hause war. Vielleicht mal mit dem Hund spazieren. Doch meine Frau, die war dabei. Sie kann zeugen jetzt und hier. Und immer wieder tut es mir im Herzen weh, wenn ich dieses Land von rechts her seh. Überwachung von den Schergen, während deutsche Menschen sterben. Doch wir haben hier Priorität, weil Gefahr von rechts ausgeht. Täglich überwacht, ich wisse es bis tief in die Nacht. Mein Telefon wird abgehört, seit Jahren mich das nicht verstört. Bei meinen Nachbarn hab sie gefragt, wer so bei mir ein- und ausgeht. Natürlich hat er nichts gesagt, weil er mich nicht verrät. Und immer wieder tut es mir im Herzen weh, wenn ich dieses Land von rechts her seh. Überwachung von den Schergen, während deutsche Menschen sterben. Doch wir haben hier Priorität, weil Gefahr von rechts ausgeht. Immer wieder tut es mir im Herzen weh.